Hey Sven, willst du ein Battle? Ja, von mir aus gern, jederzeit. Freezy Trap, du mieser Depp, willst ein Battle gegen mich? Ich fick dich weg. Du spinnst und deckst, du bist gut mit deinem Bauernrap, du Dauerdepp. Dass ich der Beste bin, ist das, was du da dauernd denkst. Dein Style, alter Schlocken auf morgen, noch aus Mitleid mit dir, es wächst die Wolte da verroden. Du und Mitleid mit mir, du verwechselst was, ich wollte dich schon immer fragen. Oh, du in deiner super coolen Crew, was verwechselt hast, geh weg, du Spast. Hätte das extra Glas im Knast, checkst du das? Hab ich deine schon mal gesagt, was für ein Dreck du machst, die Wett, du machst nette Sachen, fette Rotzbrecher sonst. Haha, was ist Shane gegen Wreckers? Du bist eifersüchtig, weil du mir den Famous wegschnurst. Stopp, stopp, genug von der Scheiße, wenn du im Studio sitzt, du Bauer, dann ziehst du Weißes. Erst, Sven, was ist ja, dass ich das ist? Ja, ich seh noch gerade. Na dann, mach mal weiter. John Gay, Blow im A, Homo T, Polska, das Rost, du bist hot, hast mir mit dem Polster gebaut, sie wirf mit Holz auf dein Kopf, du bist stolz auf dein Schrott. Du bildest ja ein, dass du große Reime spuckst und dass du eigentlich nur meine Keime schluckst und nicht nur wegen deinem Tourette-Syndrom weiterzuckst. Junge, was du da laberst, ist pure Eifersucht, ich spür dir innerlich verbrennen, weil du keinen Plan hast. Fiehst du gegen mich? Ja, guck mal, was ist planlos? Wer ich? Nein, du bist wie ein mieser Architekt. Du hast keinen Plan, hat das der Freezy jetzt gecheckt. Du Kuchen hast keine Zukunft wie dieser kranke Text. Geh weg, weil du in meiner Liga grad verreckst. Ich hab da heute wieder grad gewetzt, du bist wieder mal entsetzt. Mit einem Schlag in die Fresse, du hast Mathematiker mit Qualen, ja. Damit musst du rechnen wie Mathematiker mit Zahlen. Haha. Passt, Sven. Jetzt haben wir uns gedisst. Und jetzt gehen wir auf ein Bier, oder? Ja, passt. Vollgas. Brusthaberer. Mike und Sven. Anfang Nachbars. Das eine Tape. 2011. Freezy Trap, Flow MA, Lockscript, Chain Gang Records. Oh yeah. Peace.